kein Brot mehr für die Welt. Die grüne Revolution ist gescheitert. Jede Sekunde stirbt irgendwo auf unserem Planeten ein Mensch, obwohl seine Stunde noch längst nicht gekommen war. Er stirbt am Hunger. Bis zum Ende dieser Sendung werden es schätzungsweise 1440 sein. Alarm, müsste es heißen, überall auf der Welt. Alarm. Doch die Sirenen schweigen. Derjenige, der zwei Kolbenkorn auf einem Flecken Erde wachsen lassen kann, wo vordem nur einer wuchs, hat für die Menschheit mehr getan als alle Politiker zusammen. Jonathan Swift, ein Schriftsteller, schrieb diesen Satz vor rund 250 Jahren. Er ist gültig geblieben bis auf den heutigen Tag. Er wurde zum Motto für die Völker der Dritten Welt, als sie Mitte der 60er Jahre eine Revolution einleiteten, die den Segen und die Unterstützung durch die Vereinten Nationen besaß. Die Grüne Revolution. Ein afrikanischer Politiker kommentierte: Mit der Grünen Revolution werden die Völker der Dritten Welt ihre wirtschaftliche Struktur grundlegend verändern. Es ist gewiss nicht falsch gewesen, den Weg in die Unabhängigkeit und Eigenstaatlichkeit, den wir oft Hals über Kopf antraten, mit Stahlwerken und Industrien zu säumen. Aber falsch ist es gewesen, hierbei die Landwirtschaft zu übersehen. Es ist höchste Zeit, dass wir sie, die Grundlage unserer Ernährung, auf das Niveau des 20. Jahrhunderts heben. Die Grüne Revolution setzte neue Akzente. Sowohl für die Entwicklungshilfe als auch für die Eigeninitiative der vom Hunger bedrohten Völker Asiens, Afrikas und Lateinamerikas. Hatte bisher übertriebenes und unsinniges Prestigedenken die rasche Industrialisierung in den Vordergrund geschoben, sollte nunmehr, wenn nicht vorrangig, so doch wenigstens ebenbürtig, die Entwicklung der Landwirtschaft vorangetrieben werden, mit dem erklärten Ziel der Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln. Meine Damen und Herren, wir befinden uns hier vor den Toren von Los Banos, einer Stadt auf den Philippinen, auf dem Gelände der Rockefeller Stiftung. Und alles, was meine Augen hier sehen, ist Reis, Reis und nochmals Reis. Nun meine Frage an Mr. Patton, der die hiesigen Zuchtversuche leitet und überwacht. Sind Sie mit dem Ergebnis Ihrer Arbeit zufrieden? Ich glaube, sagen zu dürfen, dass wir mehr als zufrieden sind. Die Ertragssteigerung ist also nicht nur ein Gerücht? Nein, nein, sie ist höchst real. Könnten Sie das unseren Hörern näher erläutern? Nun, da muss ich wohl zunächst einmal erklären, mit welcher Absicht wir an diese Versuche herangegangen sind. Ja, bitte? Das Problem, das sich heute in allen Ländern der Dritten Welt stellt, ist höchst einfach. Die Landwirtschaft muss mehr produzieren, als sie es bisher tut und vermag. Nun könnte man, um dies zu erreichen, den alten, traditionellen Weg einschlagen, den Weg der Verdoppelung oder Verdreifachung der Anbauflächen. Aber dieser Weg ist zeitraubend, aufwendig und vor allem, ihm sind von der Natur Grenzen gesetzt. Und der andere Weg? Der andere Weg ist der von uns hier beschritten worden ist. Höhere Ernteerträge auf gleichbleibender Produktionsfläche. Und wie haben Sie das gemacht? Durch Verbesserung der Qualität. Wir haben uns die wissenschaftlichen Erkenntnisse von Dr. Borlaug zunutze gemacht. Na, das ist der amerikanische Nobelpreisträger. Ja, so ist es. Es gelang ihm seinerzeit, eine besonders ertragreiche und widerstandsfähige Weizensorte zu züchten. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen haben wir hier, zugeschnitten auf die besonderen asiatischen Verhältnisse, eine Reissorte entwickelt, die statt der üblichen 1,5 Tonnen je Hektar Anbaufläche volle 6 Tonnen abwirft. Also das Vierfache. Das Vierfache, so ist es. Mit dem amerikanischen Wunderweizen und Wunderreis nahm die Grüne Revolution zunächst einen hoffnungsvollen Anfang. Die Entwicklungshilfe, die man den Ländern der Dritten Welt angedeihen ließ, tat ein Übriges, um die Landwirtschaft der ehemaligen Kolonialvölker auf einen gesunden, zeitgemäßen Stand zu bringen. Erste Erfolge wurden gemeldet, vor allem aus Indien, der volkreichsten Demokratie der Welt. Die Zeitungen geizten nicht mit Vorschusslorbeeren. Die Unhaltbarkeit der Legende von der allgemeinen Hungersnot ist durch die jüngsten Produktionsfortschritte offenkundig geworden. Und in der Tat, schon Anfang 1970 präsentierte Indiens Regierung eine stolze Bilanz. Getreide, Produktionssteigerung auf 100 Millionen Tonnen. Kunstdünger, Produktionssteigerung von 18.000 auf 420.000 Tonnen. Das war und blieb Indiens glücklichstes Jahr. Ministerpräsidentin Indira Gandhi schwärmte: Wir stehen an der Schwelle zur Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln. Und in Indiens Zeitungen erschienen überschwängliche Berichte. Wie die erste Mondlandung ein Riesensprung für die Menschheit, so war die Grüne Revolution ein Riesenschritt für das uralte Indien. In Wirklichkeit war die Grüne Revolution zu diesem Zeitpunkt bereits gescheitert. sowohl in Indien als auch anderswo. Ein Entwicklungshelfer. Ich glaube, dass die grüne Revolution nie eine richtige Chance gehabt hat. Ich meine, man kann nicht einfach ein Stück 20. Jahrhundert auf eine gesellschaftliche Struktur aufpfropfen, die dafür noch gar nicht reif ist. Mit den technischen, mit den naturwissenschaftlichen Problemen wären wir schon irgendwie fertig geworden. Früher oder später. Wir verfügten über ausgezeichnetes Saatgut, über moderne Maschinen, also daran hat es nicht gelegen. Gescheitert sind wir eigentlich nur an den Menschen. Die konnten mit all dem nichts anfangen. Die bäuerliche Gesellschaft der Entwicklungsländer ist so festgefahren, dass man nur auf der Stelle tritt. Was Indien braucht, ein Land, das ich besonders gut kenne, aber auch die anderen Länder der dritten Welt, was Indien braucht, ist eine radikale Bodenreform. Aber das bedeutet Einsicht, bedeutet Erkenntnis. Wenn man den Hunger in all diesen Ländern bannen will, kommt man um die Bodenreform nicht herum. Und man braucht ein leistungsfähiges Management. Ähnlich äußerte sich Robert Gardiner aus Ghana, Generalsekretär der UN-Wirtschaftskommission für ganz Afrika. Man kann den Marshallplan nicht wiederholen. In Europa handelt es sich nach dem Zweiten Weltkrieg um einen Wiederaufbau dessen, was schon bestanden hatte. In den Entwicklungsländern dagegen müssen wir ganz von unten anfangen. Und zwar technisch, gesellschaftlich und politisch. Technisch, gesellschaftlich und politisch. Und zwar auf allen Gebieten. Die Landwirtschaft macht da keine Ausnahme. Wie aber kann man mit Hilfe der Entwicklungshilfe eine grüne Revolution durchführen, wenn eben jene Leute, um deren Zukunft es dabei geht, dem Aufbau verständnislos, ja feindselig gegenüberstehen? Noch einmal der Entwicklungshelfer, diesmal mit einem Bericht aus dem Schwarzen Erdteil. Da war zum Beispiel die Sache mit dem Stausee. Besser kann man das Problem eigentlich gar nicht umreißen. Ich muss mit dir reden, Häuptling. Rede, mein Freund, rede. Es handelt sich um den Stausee. Wir haben keine Mühe gescheut, um ihn für euch zu bauen. Du weißt, was er für euch bedeutet. Oh, der Stausee bedeutet immer Wasser, nie Trockenheit, nie Durst. Und immer frisches Wasser für Tiere und Pflanzen. So ist es, Häuptling. Der Stausee verändert euer Leben zum Besseren. Die 6 Monate Dürre, unter denen ihr bisher Jahr um Jahr zu leiden hattet, die braucht ihr nun nicht mehr zu fürchten. Und wir alle sind sehr dankbar. Auf Ehre, mein Freund. Ach, und du erwartest, dass ich dir das glaube, Häuptling. Du zweifelst an meinem Wort? Das ist nicht gut von dir, Freund. Wir alle sind sehr dankbar. Dankbar? Sieh ihn dir doch an, den Stausee, euren Stausee, von dem für euch alles abhängt. Ich sehe. Und dir fällt nichts auf? Nichts. Wirklich nicht? Wirklich nichts. Nicht einmal der tote Hund, der direkt vor deiner Nase schwimmt? Ach, der. Ein toter Hund schwimmt im Stausee und vergiftet das Wasser. Und ihr denkt nicht daran, ihn herauszuholen. Ja, für wen ist denn das Wasser, wenn nicht für euch? Du meinst, wir sollen ihn herausholen, den toten Hund? Ja, aber natürlich. Er verseucht doch sonst den ganzen See. Das ist richtig. Aber warum sollen wir den Hund herausholen? Wir! Jeder hat im Leben seine Aufgabe. Diese hier geht uns nichts an. Was? Sie geht euch nichts an? Ihr seid doch die alleinigen Nutznießer des Sees. Natürlich ist das eure Aufgabe. Aber nicht doch, Freund. Die Regierung hat den Damm gebaut. Nun, dann muss die Regierung auch den toten Hund rausholen. So unbedeutend dieses verbürgte Beispiel auch sein mag, so deutlich zeigt es doch, mit welchen Schwierigkeiten die grüne Revolution von vornherein zu kämpfen hatte. Neue Getreidesorten, neue Methoden des Anbaus, vorausschauende Planung, all das stieß zusammen mit Traditionen und Lebensgewohnheiten einer Gesellschaft, die tief in der Vergangenheit verwurzelt ist. Das Landwirtschaftsministerium in Neu-Delhi schätzt, dass Indiens heilige Kühe jährlich 2,3 Milliarden Mark volkswirtschaftlichen Verlust verursachen. In Ruanda bemühten sich Entwicklungshelfer der Vereinten Nationen, dem Hunger durch die Einführung der Schafzucht Einhalt zu gebieten. Umsonst. Sie hatten übersehen, dass das Fleisch dieser Tiere den Bahutu als unrein gilt. In Burundi genießt das Zebu-Rind religiöse Verehrung. Experten der Vereinten Nationen versuchten vergebens, die Watussi an Kühe mit höherer Milchleistung zu gewöhnen. Die Watussi stachen die verhassten fremden Kühe mit ihren Speeren ab. Glaube oder Aberglaube, dies waren und sind die Realitäten, an denen die grüne Revolution letztlich, früher oder später, scheitern musste. Soll man die Menschen in jenen Ländern dafür verantwortlich machen? Das wäre ungerecht. Ihr Denken, Ihre Vorstellungen sind von unseren Begriffen wie Nutzen, Rentabilität, Ertragssteigerung so weit entfernt wie umgekehrt. Und wie würden wohl wir Menschen der Industrieländer reagieren, wenn wir jahrhundertealte Lebensgewohnheiten radikal ändern sollten? Was also soll man tun? Resignieren? Aufgeben? Wie ein anderer Entwicklungshelfer, den unser Reporter traf? Sie waren als Entwicklungshelfer zuerst in Afrika, danach in Pakistan. Wohin gehen Sie nun? Nach Hause. Heißt das, Sie geben auf? Das heißt, ich bin mit meinem Latein am Ende. Und mit meinen Nerven auch. Sie gelten als Experte in Fragen der Landwirtschaft. Ach, hören Sie doch auf. Wissen Sie vielleicht, was das heißt, Leuten etwas beizubringen in einem islamischen Land? Was hat der Islam damit zu tun? Alles. Da haben Sie nun 11 Monate lang alles getan, um die Leute in Landwirtschaft zu unterweisen. Und zunächst geht alles prima voran, aber dann kommt Ramadan. Der Fastenmonat. Sie sagen es. 1 Monat lang fasten. Wissen Sie, was das heißt? Niemand erscheint mehr zur Arbeit. Aber wollen Sie den Leuten einen Vorwurf machen? Möchte sie ihr Leben nach 4 Wochen fasten. Unser Eins sitzt dann da auf seinen landwirtschaftlichen Musterkulturen, die in der Trockenheit zugrunde gehen. Alles umsonst. Alles vergebens, die ganze grüne Revolution im Eimer. Ja, ist das denn den Leuten nicht klarzumachen? Die sind nun mal so. Denken anders, empfinden anders, reagieren anders, argumentieren anders. Wenn Sie mich fragen, die ganze grüne Revolution ist und bleibt ein schöner Traum, solange man in diesen Leuten nicht so etwas wie ein neues Bewusstsein erweckt. Aber irgendwas muss doch getan werden. Und seien wir doch ehrlich, tun wir das nicht, tun es die Kommunisten. Ach, Kommunisten. Natürlich, sie ergreifen jede Gelegenheit beim Schopf, aber dann stehen sie schließlich doch wie wir vor den gleichen Problemen. Somalia, das beste Beispiel. Die Sowjets machen da eine Fleischfabrik auf, mit viel Reklame und Propaganda und all den üblichen großen Sprüchen. Und machen sie ein paar Monate später klammheimlich wieder zu. Warum? Weil sie die 170 Schlachttiere nicht bekommen, die sie täglich brauchen, um die Fabrik rentabel zu halten. Die Somalis denken nicht daran, sich von ihren Rindern zu trennen. Sie brauchen sie, als Statussymbol. Ja, sie sehen auch die Kommunisten rennen gegen Mauern an. Zurück zu Ihnen. Haben Sie nie daran gedacht, nach Indien zu gehen? Himmels Willen, das ist ja noch schlimmer, mit diesem verdammten Kastendenken. Nein, nein. Ich höre auf. Ich bin müde geworden. Ich glaube nicht mehr an die grüne Revolution. Doch nicht nur das Kastenwesen allein, das es doch offiziell gar nicht mehr gibt, macht aus Indien unter den Entwicklungsländern eines der problematischsten. Lassen wir den Statistiker zu Wort kommen. Alle 1,5 Sekunden wird ein Inder geboren. Das sind pro Tag fast 60.000. Im Jahr 21 Millionen. Im gleichen Zeitraum sterben 8 Millionen Inder. Der Zuwachs beträgt mithin 13 Millionen Menschen pro Jahr. Um diesen Bevölkerungszuwachs auszugleichen, müssten jährlich eigentlich zusätzliche 1,3 Millionen Tonnen Lebensmittel produziert werden. Doch Indien ist diesem Planziel heute ferner denn je. Und wie Indien, so fast alle übrigen Entwicklungsländer, für die der Plan der grünen Revolution entworfen worden war. Hierzu der Statistiker. Von den 300 Millionen farbigen Bauern, die von der an die grüne Revolution gebundenen Entwicklungshilfe direkt oder indirekt betroffen werden, verrichten heute noch immer 200 Millionen, das heißt 2/3, ihre Feldarbeit mit primitivsten Mitteln. Teils, weil die im Plan aufgezeigten Mittel sie nicht erreichten, teils aus traditioneller Ablehnung des Neuen. Der Wachstumsglaube, der sich anfangs hinter der grünen Revolution verbarg, erwies sich als trügerisch. Vorschnelle Hochrechnungen wurden widerlegt durch die nachfolgende Wirklichkeit. Die Welternährungsorganisation FAO spricht vom zwangsläufigen Versagen der grünen Revolution infolge von Überoptimismus, falschen Schlussfolgerungen, bürokratischen Hemmnissen, Korruption und mangelhafter Infrastruktur. Die Ursachen des Scheiterns sind also mannigfaltig. Sie äußern sich im Widerstand der Massen gegen Neuerungen aller Art, Einführung neuer Getreide- und Reissorten, intensivere Bebauungsmethoden und genossenschaftliche Formen der Vermarktung. Vor allem aber äußern sie sich in der unzulänglichen Planung, denn, so der FAO-Report, Voraussetzung eines dauerhaften Erfolges waren Bewässerungsanlagen und elektrische Energie, Lieferung von chemischen Düngemitteln und von wirksamen Schädlingsbekämpfungsmitteln, kurz eine funktionierende Infrastruktur mit einer leistungsfähigen Verwaltung und mit einem durchorganisierten Verteilungsnetz von der Produktion bis zum Konsum. All das war nicht vorhanden, als die grüne Revolution ausgerufen wurde. Und all das ist heute, da sich ihr Scheitern längst unerbittlich abzeichnet, in den betreffenden Ländern noch immer nicht vorhanden. Um an die Stelle des Traums von den satten Jahren das alte Gespenst des Hungers zu setzen, bedurfte es nur eines Anstoßes. Es kam der trockene Sommer 1972. Der Entwicklungshelfer aus Indien erinnert sich, Rajman war von allen Bauern im Dorf der Älteste. Ein verhutzeltes kleines Männchen mit einem Gesicht wie aus vergilbtem Pergament. Als ich ihn ansprach, stand er unbeweglich, den Blick auf den tiefblauen Himmel gerichtet. Nun, Rajman, was gibt's da oben Gutes zu sehen? Nichts Gutes, Saib. Nichts Gutes. Überhaupt nichts Gutes gibt es zu sehen. Und was wäre das nach deiner Meinung, etwas Gutes? Wolken, Saib. Wolken, die Regen bringen. Das Land ist trocken. Es braucht den Regen. Nun, der Regen wird sich schon einstellen, Rajman. Bisher ist er noch immer gekommen, euer Monsun. Warum also dieses Jahr nicht? Keine Wolken, Saib. Keine Wolken. Die Wolken hätten längst da sein müssen. Du willst doch nicht sagen, der Monsun bleibt dieses Mal aus. Das hat's doch noch nie gegeben. Oh doch, Saib. Das hat es gegeben. Und jedes Mal war dann der Hunger groß. Und jetzt fürchte ich, es wird wieder so sein. Rajman behielt recht. Der Monsun kam zu spät und dann zu schwach. Die Sonne verbrannte die Saat. Im November 1972 besagte ein nüchternes Fernschreiben der deutschen Presseagentur: 14 Teilstaaten der Indischen Union mit zusammen 480 Millionen Menschen leiden seit dem Juli unter der Dürre. Die geschädigte Ernte wird in diesem Jahr nur etwa 101 Millionen Tonnen Getreide, Reis und Hülsenfrüchte bringen. Fast 7 Millionen Tonnen weniger als im Vorjahr. Und sie muss 13 Millionen Inder mehr ernähren als im Jahr davor. 4 Millionen Tonnen aus den gelagerten Beständen sind schon verbraucht. Außer der Nahrung für die Menschen geht auch das Futter für das Vieh zu Ende. In den am schlimmsten betroffenen Staaten Maharashtra und Gujarat im Westen sowie Mysur im Süden fliehen bereits Hunderttausende von Bauern mit Familie und Vieh von der verdorrten Scholle. Nüchterne Worte, zu nüchtern, um das volle Ausmaß der Katastrophe, die nicht nur über Indien allein hereingebrochen war, spürbar werden zu lassen. Der Entwicklungshelfer erinnert sich, die Massenflucht ließ sich auch durch die Notstandsgesetze nicht aufhalten. Eines dieser Gesetze sollte erzwingen, dass das wenige noch verbliebene Wasser nur noch zum Trinken, nicht jedoch zum Bewässern der sterbenden Ernte verwendet werden durfte. Ein überflüssiges Gesetz, denn selbst zum Trinken war kaum genug da. Aber die Beamten, die auf die Dörfer kamen, waren nun einmal superklug. Sie da! Ja? Sie verstehen was davon, Sie nehmen das in die Hand. Sie meinen die Sache mit dem Brunnen? Ja, ja. Der kommt hierher. Wenn man nicht gleich aufgibt, sondern tief genug bohrt, wird man auf Wasser stoßen. So. Irgendwann stößt man immer auf Wasser. Ein lächerlicher Brunnen für ein ganzes Dorf? Ein Brunnen ist genug. Wir installieren eine elektrische Pumpe. Ausgezeichnet. Eine elektrische Pumpe. Eine elektrische Pumpe, so ist es. Ja, dann hätte ich doch dazu noch eine Frage, Sir. Woher wollen Sie den Strom nehmen für die elektrische Pumpe? Den Strom? Ja, den Strom. Das Elektrizitätswerk kann nicht mehr liefern. Kein Wasser für die Turbinen. Kein Wasser, kein Strom, kein Strom, kein Brunnen, kein Brunnen, keine Ernte. Das Erntejahr 1972-73 wurde zu einer einzigen Katastrophe für die meisten Völker der Dritten Welt. Indonesien. Hier muss man, um die Ernährung der Bevölkerung sicherzustellen, mindestens 1 Million Tonnen Reis importieren. Pakistan. Hier fiel der größte Teil der Ernte der Dürre zum Opfer. Der größte Teil der nachfolgenden Ernte, auf die man alle seine Hoffnungen setzte, versank nach dem Bruch eines Staudammes unter schlammigen Fluten. Afghanistan. Hier ist die Ernte überhaupt ausgeblieben, weil es schon in den beiden Jahren zuvor nicht geregnet hat. Afrika. Hier sind in der Sahelzone gegenwärtig rund 6 Millionen Menschen vom Hungertod unmittelbar bedroht. Die grüne Revolution erwies sich als kompletter Misserfolg. Immer noch und diesmal unerbittlicher denn je gibt es kein Brot für die Welt. Alarm müsste es heißen. Alarm und noch einmal Alarm. Aber die Sirenen schweigen. Das Wort haben nunmehr die Experten. Mit einer einzigen Missernte schließt sich der Teufelskreis, den aufzubrechen Aufgabe der grünen Revolution gewesen wäre. Sie, die von Anfang an darunter litt, dass sie für den armen und ungebildeten Bauern nicht nur zu abstrakt, sondern auch zu teuer war, ist heute ein verblassender Traum. Bewässerungsanlagen hätten die Dürre besiegen können. Sie wurden nicht gebaut, weil ihre Voraussetzung, die Bodenreform, auf der Strecke blieb. Die zur Leistungssteigerung angeregten Kleinbauern und Pächter sahen sich außerstande, den Plan zu erfüllen. Ich weiß nicht, wie das anderswo zuging. In Indien jedenfalls stand alles nur auf dem Papier, was diesen grünen Plan betraf. Da hieß es immer, wenn du besser leben willst, tu dies oder tu das. Aber wenn die kleinen Leute zur Bank kamen und Geld aufnehmen wollten, sagen wir, um Maschinen zu kaufen oder auch nur Kunstdünger, dann hieß es gleich, was hast du für eine Sicherheit? Wer garantiert uns, dass du das Geld auch zurückzahlst? Ein paar Äcker kümmerliches Land, Sie werden verstehen, das ist keine Sicherheit. Es gab keine vernünftigen Kredite. Das war eines der Übel bei der ganzen Sache. Wem hier die Schuld geben? Wer arm ist, soll auch arm bleiben, sagt ein altes Sprichwort. Von leeren Staatssäckeln sind keine Wunder zu erwarten. Arme Nationen, so scheint es sich abzuzeichnen, kommen aus der Misere nicht heraus. Die Reichen hingegen, hierzu ein weiteres Zitat aus dem FAO-Report. Hochindustrialisierte Länder wie die USA und Kanada, aber auch die Länder Westeuropas haben die große Dürre ohne nennenswerte Einbußen überstanden. Wie aber soll, diese Frage drängt sich auf, ein unterentwickeltes Land wie Indien sich je ausreichend industrialisieren, wenn es seine letzten finanziellen Reserven für den Ankauf teuren ausländischen Weizens für seine hungernden Massen ausgeben muss? Eine DPA-Meldung vom Herbst 1973. Seit dem 19. September 1973 kann sich Indien nicht mehr rühmen, der Welt umfangreichstes Familienplanungsprogramm zu haben. Die Regierung in Neu-Delhi hat beschlossen, die ursprünglich dafür vorgesehenen Mittel drastisch zusammenzustreichen, um die Finanzierung der dringend benötigten Weizenimporte sicherzustellen. Mit anderen Worten, unmittelbares Opfer der Hungersnot wird die Geburtenregelung sein. Was nicht weniger bedeutet, als dass Indien sich sein diesmaliges Überleben mit einer neuen Bevölkerungsexplosion erkauft. Der Teufelskreis schließt sich fester denn je. Anderswo in der dritten Welt sieht es noch schlimmer aus. Am 22. November 1973 schrieb der Chefredakteur einer großen deutschen Illustrierten in seinem Blatt: Ich bitte Sie um Ihre Hilfe. Im Norden Äthiopiens ist eine Hungersnot ausgebrochen. Mehr als eine halbe Million Menschen werden sterben, wenn ihnen nicht ohne Verzug geholfen wird. Täglich werden in den äthiopischen Provinzen zwischen 1200 und 1500 Tote gezählt. Die meisten sind Kinder. Ein Lichtblick zeichnet sich ab. Die Sowjetunion, die 1972-73 ebenfalls von der großen Dürre betroffen gewesen war und Riesenmengen Weizen auf dem Weltmarkt kaufen musste, verzeichnete im Herbst 1973 eine Weizenrekordernte. Brot für die Welt? Die Basler Nationalzeitung kommentiert nüchtern: Brezhnevs Angebot, Indien mit 2 Millionen Tonnen Weizen aus einer dramatischen Versorgungskrise zu helfen, wird besser verständlich, wenn man den politischen Nutzeffekt sieht. Brot für die Welt. Ob es vom Osten kommt oder vom Westen, für die Völker der dritten Welt bleibt es stets ein Almosen oder eine politische Erpressung. Doch mehr denn je sind sie trotz günstigerer Ernten in den letzten Monaten darauf angewiesen. Denn jede Sekunde stirbt irgendwo auf unserem Planeten ein Mensch, obwohl seine Stunde noch längst nicht gekommen war. Er stirbt am Hunger. Seit Beginn dieser Sendung waren es demnach 1440.